Der gemeinsame Vorsitzende des Rates, des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fonds, Johnny Hon, widmete dem Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb und ein Geschenk, die am 5. Oktober dem stellvertretenden Vorsitzenden des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Kim Ginam, übergeben wurden.